Auch diese Musik ist auf der Vangelis-Platte zu hören. Sie ist ein bisschen verkratzt, wir haben sie halt oft benutzt. Sagen wir, es ist eine historische Aufnahme aus dem Jahre 85, aus dem Jahre 1985. Tja, jetzt haben wir den Salat. Lässt der Autor Uwe Nielsen einfach die Protagonisten in eine Zeitmaschine steigen und die Zeit zurückfliegen? Und wo landet sie, die Zeitmaschine? Gerade zu der Zeit, als Klaus Spürkel alias Jonathan im Zug sitzt und zum ersten Mal nach Transsilvanien fährt, also in der ersten Folge. Wir müssen also weitermachen, das heißt von vorne anfangen. Jonathan wird sich mit Hilfe unserer Technik Roland Seiler und Anne Anderer, mit Hilfe vom Regieassistenten Oliver Kraft und mit Hilfe von Jürgen Andreas alias Professor von Helsing, der Transsilvanien ja sehr gut kennt, und Hans-Edgar Stecher als seinem treuen Gefährten Ivan auf die Suche begeben nach Bianca, die von Eva Garg gespielt und ständig entführt wird, insgesamt 13 Mal. Heute trafen wir im UFO alle Ungeheuer, die wir in den vergangenen, sprich in den nächsten Folgen, verfolgen werden. Den Dracula Ulrich Tesche, Margarete Saalbach als Schwester Heide, die Mumie Charisma und den Fu Manchu Dietmar Säbisch, den Werwolf Michael Thomas und den Golem Peter Folgen. Nur die Heidi Vogel als Branka werden wir so bald nicht wiedersehen. Sie war ja auch kein Ungeheuer. In die hatte sich ja der Ivan verliebt. Und in der nächsten Folge, in der ersten also, kennt er sie ja noch nicht. Die folgende Musik werden Sie aber kennen. Heute spielen wir sie mal ganz.